Ich lese den Bibeltext für die Predigt, der steht im Matthäusevangelium und ihr findet den auch im Programmheft. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie alleine waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff Petrus das Wort. »Herr«, sagte er zu Jesus, »wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia.« Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke sprach eine Stimme. »Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude, und auf ihn sollt ihr hören.« Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen, mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte, »Steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten.« Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Pust, ich bin der Leiter von Nordstern. Und wir sind ja inmitten unserer Reihe über Superhelden. Ich weiß nicht, was so dein Superheld ist oder überhaupt jemand bist, der Superhelden kennt, aber die Person, um die es heute geht, ist die, die wahrscheinlich die wenigsten von euch kennen, nehme ich an. Wonder Woman. Also normalerweise sind so die bekanntesten Batman, Spider-Man, Superman, das sind so die, die vielleicht noch so gerade jeder kennt. Wonder Woman ist eigentlich eher nicht so bekannt und ich glaube, ich möchte euch heute in der Predigt ein bisschen das zeigen, was ihr Leben ausmacht, aber vor allen Dingen, was ihr Leben mit diesem Text zu tun hat und was überhaupt das Ganze mit den Superhelden, mit Glauben, Kirche, Spiritualität, vielleicht sogar mit mir zu tun hat. Das ist mein Ziel heute. Ich habe diese Woche ein Zitat gelesen in einem über Comics und da hat jemand geschrieben Folgendes. Comics und Karikaturen sind bildhafte Beschreibungen der Realität. Sie nutzen die Stilmittel der Übertreibung und des Humors, um uns zu zeigen, wie die Welt ist und wer wir auch sind. Was von manchen Menschen als billige Bildergeschichten für Kinder abgetan wird, sind in Wirklichkeit wahre Kunstwerke. Oft sind es nur skizzenhafte Zeichnungen und ein paar Wörter, die aber mehr Wahrheit aussagen, als man auf vielen Seiten Papier schreiben könnte. Und ich glaube, das stimmt ein bisschen. Also ich weiß nicht, wer von euch Comics mag oder Karikaturen oder so. Hier in Frankfurt gibt es ja ein ganzes Karikaturmuseum. Und ich habe irgendwie letztens auch gehört, da hat jemand gesagt, dass hier in Frankfurt in der Bibliothek die größte Comic-Sammlung Deutschlands oder vielleicht sogar Europas ist. Also wenn man so richtig einsteigen will in das Thema, kann in die Nationalbibliothek gehen. Irgendwo im Keller gibt's eine riesen Sektion, wo man die ganzen Comics alle lesen kann. Ist auch eigentlich cool. Man geht so ganz schlau in die Bibliothek und dann setzt man sich hin und liest ganz viele Comics. Man kann da wahrscheinlich auch wissenschaftlich irgendwas nachforschen dran, ganz bestimmt, zumindest unter dem Vorwand Comics lesen, geht bestimmt. Ich glaube, dass diese Comics und Karikaturen und solche Dinge so erfolgreich sind, nicht weil sie einfach nur schön gezeichnet sind oder weil sie lustig sind oder irgendwie sowas, sondern weil diese Charaktere, um die es dort geht, Superman, Batman, Wonder Woman und so weiter. Themen oder diese Charaktere sind eigentlich Überzeichnungen von uns Menschen. Und die Stories von diesen Superhelden sind, glaube ich, oft unsere Story. Das, worum es in ihren Geschichten geht, ist das, worum es oft in unserer Geschichte geht. Und es ist halt irgendwie alles überzeichnet. Es ist mehr, es ist super. Es ist nicht einfach nur ein Mensch, sondern es ist dann super. Und so haben wir zum Beispiel in den letzten Wochen gesehen bei Iron Man, da ging es um seine Sehnsucht nach Sicherheit und was das mit uns zu tun hat, wie wir auch genauso Sicherheit suchen. Und es ging um, bei Batman ging es um die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und wie er eigentlich Böses mit Bösem vergilt und eigentlich gar nicht so ein Superheld ist, sondern eigentlich der dunkle Held und was, wie wir selber mit diesen Dingen kämpfen. Dann ging es bei Spider-Man letzte Woche um die Sehnsucht nach Identität, jemand zu sein. Jemand, der eigentlich schöner und besser sein will, als er selber wirklich ist. Und deshalb wir auch oft wie Spider-Man Masken anziehen. Und so, glaube ich, geht es in allen Superhelden-Geschichten um solche Dinge. Um Dinge, die eigentlich uns betreffen, aber die eben überzeichnet sind. Und die deshalb so gut funktionieren, weil wir uns damit irgendwie identifizieren können. Heute bei Wonder Woman geht es, wenn man das Leben von Wonder, die Geschichte, den Charakter von Wonder Woman unter ein Thema stellen würde, dann könnte man oben drüber schreiben, es ist die Sehnsucht nach Schönheit. Sehnsucht nach Schönheit. Und Ziel meiner Predigt ist, dass ich euch zu diesem Thema nicht nur zum Thema, also durch Wonder Woman irgendwie was sagen möchte, sondern der eigentliche Schlüsselgedanke für mich ist, dass diese Sehnsucht nach Schönheit, die für die sie steht, etwas ist, was ganz viel mit unserem Glauben, mit uns selbst und dem, woran wir glauben, zu tun hat. Also, Wonder Woman. Ah, und ich habe heute eine unglaubliche Botschaft. Letzte Woche habe ich schon gesagt, normalerweise haben unsere Predigten 3 Punkte. Letzte Woche war schon katastrophal, ich hatte nur 2. Heute muss ich mich entschuldigen, ich habe nur 1 Punkt. Erster Punkt. Wahre Schönheit verändert dein Leben. Das ist der ganze Punkt. Wahre Schönheit verändert dein Leben. Also, fangen wir an mit Punkt 1. Wonder Woman ist 1941 entstanden. Die Karikaturisten oder Künstler William and Elizabeth Marston haben sie geschaffen 1941, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Und die Idee hinter ihnen war so ein bisschen, es war so die Zeit, in der Superman schon da war und manche anderen Helden auch. Und was sie ein bisschen genervt hat, ist, dass diese ganzen Superhelden alle immer nur Kerle waren. Und zwar irgendwie nette, hübsche Kerle mit Superkräften und so weiter. Aber ihnen war das zu blöd und sie dachten, wir müssen das mal ändern. Und es muss da auch mal ein paar Frauen in diesem ganzen Superhelden-Story-Comic-Dings geben. Und deshalb wollen wir gerne eine Frau schaffen, die ähnliche Ideen hat. Und sie ist also schon in den 1940ern geschaffen worden, ist wesentlich älter als viele andere Comichelden. Und sie ist immerhin eine der wenigen Comichelden, die einzige Heldin, die es geschafft hat, eine halbwegs durchgehende Veröffentlichung durch immer wieder neue Geschichten als Comic zu haben. Also der Wonder Woman Comic Serie erscheint, ist über Jahrzehnte erschienen, eigentlich durchgehend. Und man kann bis heute Wonder Woman Comics kaufen. Die 40er Jahre, in denen sie entstanden ist, ist eine ganz spannende Frage und es ist auch sehr wichtig zu verstehen, nicht nur für sie, sondern eigentlich für alle Superhelden, wie das eigentlich entstanden ist. In dem späten 19. Jahrhundert gab es eine philosophische Richtung, die zum Beispiel mit Menschen wie Friedrich Nietzsche zu tun hatten, die Idee hatten, dass das menschliche Geschlecht durch Weiterentwicklung, also durch Evolution, so nach und nach, dass es eine Art Höherentwicklung geben wird und dass es so den Supermenschen geben wird, bald. Das war die Hoffnung. Durch medizinische Entwicklung, durch technischen Fortschritt, durch Bildung würde man dahin kommen, dass es Menschen gibt, die irgendwie reiner, schlauer, kräftiger und so weiter wären. Das war die Idee von Nietzsche. Das ist genau die Idee, die dann hinterher im Nationalsozialismus leider aufgegriffen wurde und zu sehr viel Schlechtem geführt hat, weil man dann gesagt hat, es gibt diese Rasse und andere sind eben nicht so viel wert. Aber diese Idee, die war sehr präsent, dass man quasi uns Menschen weiterentwickeln könnte zu etwas Höherem. Und die Idee von Superman, also dem Supermenschen, ist genau diese Idee. Und die Leute, die diese Superhelden damals erfunden haben, waren Leute, die inspiriert waren, unter anderem auch von der damals gerade beginnenden Bodybuilder-Szene. Also auch die Idee, die da auch mit drin steckt, ist, dass der Mensch nicht nur schlauer wird, sondern auch schöner. Also irgendwie reiner auch von seinem körperlichen Erscheinen. Und deshalb haben sie sich irgendwie abgeguckt, dass diese Bodybuilder, die damals so rumliefen in ihren komischen Engelschen und mit irgendwelchen Capes oder so, das ist alles dann reingeflossen in die Erschaffung dieser Person. Also man findet keinen Superhelden, der nicht perfekte, wenn nicht sogar überperfekte Bodymaße hat. Also die sind alle irgendwie, die Kerle sind alle, die haben alle einen Körper, als wären sie 20 Stunden am Tag in der Muckibude und das ist die ganze Idee. Und bei Wonder Woman, das war zumindest die Idee dieser Schöpfer, ist es nicht nur, wie sie aussieht, sondern dass auch diese Schönheit von ihr dann sogar zu etwas noch wird, was in ihrer Geschichte ganz entscheidend ist. Nämlich die Idee ist, so ist Wonder Woman entstanden, so wird es in einem der ersten Hefte nämlich erklärt, dass sie eine Tochter einer Amazonenkönigin irgendwo in den südlichen Tiefen des Pazifik ist, wo kein Mensch vorher gewesen war, wo quasi so etwas Ähnliches wie so Übermenschen leben, so fast wie so griechische Götter. Und dann eines Tages ein amerikanischer Soldat abstürzt, der abgeschossen wird auf diese Insel und dann quasi die Tochter der Königin dieser Amazonen, nämlich unsere Wonder Woman, sich dann aufmacht in die Welt der Menschen um mit ihrer Schönheit und ihren Kräften, die sie hat, in die dunkle Welt da draußen wieder Licht zu bringen, um Gutes zu tun. Und sie bricht dann auf und nimmt diesen verwundeten Soldaten und steigt ihnen ihr unsichtbares Flugzeug, weil das kann sie nicht. Sie kann nicht fliegen wie Superman. Sie hat aber ein unsichtbares Flugzeug, was irgendwie das gleiche ist. Und steigt dann da rein und fliegt halt nach New York und bringt den Mann zurück und tut dann da ganz viel Gutes. Und die Idee ist so, dass sie durch ihre auch äußerliche Schönheit, aber auch durch ihre Schlauheit, oder sie hat da noch so ein paar Superkräfte. Sie hat zum Beispiel solche Armbänder, mit denen sie ganz schnell irgendwelche Kugeln, die auf sie drauf fliegen, abschießen kann. Sie hat ein Lasso der Wahrheit, mit dem sie Menschen einfangen kann. Und wenn sie sie hat, dann müssen sie die Wahrheit sagen, können gar nicht mehr anders. Und solche Dinge hat sie, um dann das Gute im Menschen zu, also den Menschen Gutes zu tun und das Böse zu bekämpfen. Und das sind dann die Geschichten in diesen Comics. Und ich glaube, das, was hinter ihr steckt, ist eine Sehnsucht nach Schönheit. Und die Idee in den Comics ist immer, dass die Menschen dann eben ihr als der Schönheit begegnen und auf einmal etwas passiert. Nämlich wahre Schönheit verändert dein Leben. Das war die Idee, dass eine Sehnsucht nach einer solchen Person, nach einer schönen Person, die dann kommt und uns, die dann uns begegnet. Und ich glaube, dass hinter dieser Idee von den Erfindern von Wonder Woman eigentlich etwas steckt, was in unserem Leben und auch in unserem Glauben ganz schön viel Widerhall findet, ganz ähnlich ist. Ihr habt ja eben den Text gehört, den Verena vorgelesen hat. Und ich glaube, dass die Situation, die in diesem Text beschrieben wird, ganz ähnlich ist wie die Geschichte von Wonder Woman. Wenn ihr Lust habt, guckt nochmal mit da rein. Es geht hier um die Geschichte, dass Jesus ein paar seiner Jünger in diesem besonderen Moment mit sich genommen hat auf einen Berg und dann etwas passiert. Etwas Unglaubliches eigentlich. Es gibt so viele unglaubliche Geschichten über Jesus, wo er besondere Dinge getan hat, aber das ist ein sehr spezieller Moment hier. Matthäus 17 wird dann beschrieben, wie sie auf den Berg ging und dort auf einmal etwas passierte mit Jesus. Und was man könnte eigentlich genau diesen einen Punkt über diesen Text hier schreiben. Wahre Schönheit verändert dein Leben. Sie sehen nämlich die übernatürliche Schönheit Jesu. Sie sind dort oben auf diesem Berg und auf einmal verändert sich Jesu Aussehen. Auf einmal sieht er aus, als wäre er nicht nur ein Mensch, sondern irgendwie sogar mehr. Er beginnt zu leuchten. Vielleicht haben sie sich im ersten Moment gefragt, was ist das denn jetzt Komisches? Und dann passiert sogar noch mehr. Es kommt noch etwas, es kommt eine Wolke und es passieren Dinge wie, da redet eine Stimme, die Stimme Gottes, über diesen Jesus, den Sohn Gottes. Und das Ganze passiert und es passiert, es macht etwas mit diesen drei Jüngern, die dabei sind, was sie hinterher immer wieder überall erzählt haben. Diese Geschichte ist mehrmals erwähnt im Neuen Testament. Und wo sie immer wieder beeindruckt von erzählt haben. Die Reaktion dieser Jünger, die dabei waren, ist sehr interessant hier. Also Vers 4 und Vers 6 ist das beschrieben, wo Petrus dann auf einmal sagt, hey, das ist ja so schön hier mit was hier gerade passiert. Hier würde ich gerne bleiben. Lass uns ein paar Hütten bauen. Ja, Jesus, lass uns nicht wieder runtergehen von dem Berg, sondern das ist so toll hier, dich so zu sehen und diese Schönheit von dir so zu erleben. Lass uns hier bleiben. Lass uns nicht wieder weggehen. Lass uns das hier so lassen. Oder in Vers 6 wird es dann noch stärker, wo sie sich sogar vor dem Anblick der Schönheit, der so stark geworden ist, auf den Boden werfen und fast nicht mehr hingucken. Also das ist fast zu schön gewesen, was sie dort sehen. Es gibt also eine Reaktion in ihrem Leben. Wahre Schönheit verändert dein Leben. Ich glaube, dass wir Menschen, dass in diesem hier und was so ein bisschen ähnlich ist wie bei Wonder Woman, ganz viel von uns Menschen steckt. Ich weiß nicht, ob ihr mir zustimmen würdet, aber ich glaube, dass wir Menschen auf Schönheit programmiert sind. Eigentlich ticken wir alle über Schönheit. Natürlich sind das bei uns allen unterschiedliche Dinge, die wir schön finden. Also jeder von uns wird irgendwas haben, wo er sagt, wenn ich das erlebe, wenn ich das sehe, wenn mir das widerfährt, dann beginnen meine Augen zu leuchten. Ja, bei dem einen ist es, wenn er ins Stadion geht und ein tolles Fußballspiel guckt und dann nach Hause kommt und mit leuchtenden Augen erzählt. Bei dem anderen ist es leckeres Essen, was er erlebt und dann genießt und hinter allen davon erzählt. Beim nächsten ist es ein anderer Mensch, beim anderen ist es Autos, was weiß ich auch immer, aber jeder von uns hat irgendwie so ein paar Dinge im Leben, sei es Personen, sei es Dinge, sei es Situationen, sei es zum Beispiel in der Natur, erlebter Urlaub oder irgendetwas. Ich glaube, das ist bei jedem Menschen irgendwie so, dass er, wenn er so etwas erlebt, wahre Schönheit, dann passiert etwas in uns. Das ist sogar so stark, dass wir das gar nicht verhindern können, dass das passiert. Dann passiert eine Reaktion, Faszination, Leidenschaft, Zuneigung, Liebe. Dann, das ist, als wären wir so gebaut und wir könnten es gar nicht verhindern. Ich habe das vor einiger Zeit hier in Frankfurt erlebt. Ich saß in der Innenstadt direkt neben der Commerzbank in einem Café mit meiner Tochter, die damals noch ein bisschen jünger war. Und wir saßen nachher, haben so einen Kaffee getrunken und es war so ein ganz netter Nachmittag, Sonne schien. Und vor dem Café ist so ein Wendehammer, so ein Straßenende, wo man drehen kann. Und eigentlich darf da keiner parken, aber ich hörte so wie um die Ecke, und mit mir saßen da einige Leute draußen. Und ich hörte so wie um die Ecke ein Auto kam, was relativ großen Motor hatte. Also es hörte sich an wie so ein richtig fetter Sportwagen. Und der den fuhr, der hat auch so ein bisschen drauf angelegt, ne, so ein bisschen Gas gegeben. Und er kam um die Ecke, damals ganz neu, ein knallroter Mercedes SLS. Das ist so dieses, ist jetzt schon 2-3 Jahre her, dass der neu rausgekommen ist, aber das ist so ein Nachbau dieser alten Mercedes, wo quasi so diese Flügeltüren aufgehen. Und das hat er dann auch gemacht, ne? Dieser Typ fuhr also mitten auf den Wendehammer, drehte nochmal so den Reifen quer rüber, machte noch einmal und drückte dann auf irgendeinen Knopf, die Tür ging auf, ne? Und er stieg aus, drückte irgendwo drauf, die Türen gingen wieder zu und ließ das Ding mitten auf diesem Platz da stehen und ging ins Café. Und ich habe mich so umgeguckt und die ganzen Jungs, die da saßen, die saßen alle so. Und die ganzen Damen, die da saßen, die saßen alle so. Okay, unterschiedliche Empfinden von Schönheit an der Stelle, aber es zeigt irgendwie eines. Es gibt Dinge in unserem Leben, wenn wir die sehen, und es mag vielleicht nicht Auto sein, sondern es mag vielleicht schöne Musik sein oder leckeres Essen oder ein toller Film oder was auch immer, aber wir alle haben das, dass es Dinge gibt, wenn wir die erleben, dann bewegt sich was in uns. Dann haben wir diesen Moment der Faszination, das, wo wir uns gar nicht gegen wehren können, dieses Wow. Wahre Schönheit verändert dein Leben. Es verändert dich auf jeden Fall, insofern, dass du erstmal fasziniert bist und reagierst. Und ich glaube, so ist das auch bei den Jungs hier gewesen in dieser Geschichte. Sie haben auf einmal dort auf diesem Berg Jesu wirkliche Gottheit gesehen. Im christlichen Glauben glauben wir daran, dass diese Person Jesus Christus, die auf diesem Planeten vor 2000 Jahren gelebt hat, nicht nur Mensch war, sondern gleichzeitig auch Gott. Und in diesem Moment kam das so richtig zum Vorschein, weil er auf einmal auch optisch ein bisschen mehr wurde als ein Mensch. Sein Gesicht begann zu leuchten. Oder da kam sogar die Stimme des Vaters im Himmel, des Gottes, und sagte etwas zu ihm. Auf einmal, es muss so dieser Moment gewesen sein, wo auf einmal alles frei wurde von Problemen und wo alles nur noch schön war. Wo alles nur noch heil und in Ordnung war und wo sogar eine Schönheit sichtbar wurde, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und so, das haben sie in Jesus gesehen und es hat sie verändert. Es gab eine ganz starke Reaktion. Ich glaube, das ist genau die Geschichte hinter dieser Person Wonder Woman, die dann immer auftritt. Also diese Sehnsucht, die dort verkörpert wird, dass wir das erleben wollen. Ich glaube, wir alle Menschen möchten auch Schönheit erleben. Kein Mensch will den ganzen Tag nur Hässlichkeit erleben, sondern wir sehnen uns nach Schönheit. Wir sehnen uns danach. Dafür geben wir sogar viel Geld aus. Es gibt eine ganze Industrie, also die ganze Werbung funktioniert über Schönheit, weil sie uns Dinge verspricht, die schön sind. Und wenn wir dafür Geld bezahlen, dann erleben wir Schönheit, ganz egal, was es ist. Und ich glaube, hinter dieser Person Wonder Woman steckt eine tiefe Sehnsucht von uns Menschen. Die Sehnsucht nach Schönheit. Und ich glaube, dass wahre Schönheit unser Leben verändert. Ich habe vor ein paar Wochen einen amerikanischen Pastor hier zu Besuch gehabt. Und der hat gesagt, Stefan, das ist ja eine interessante Predigtreihe und ich würde gerne kommen. Also war noch zu Besuch, also er ist jetzt wieder in den USA, sonst wäre er vielleicht auch mal hier. Aber er hat gesagt, also bei Wonder Woman würde ich nicht kommen. Und ich habe gesagt, ja, und wieso? Warum nicht? Hat gesagt, ja, also ganz ehrlich, Wonder Woman, ne? Es gab in den 70er Jahren da so eine Serie mit einer wirklich gut aussehenden Schauspielerin als Wonder Woman. Und ey, wenn ich bei dir im Gottesdienst sitzen würde, würde ich die ganze Zeit über Wonder Woman reden, ich könnte mich nicht auf die Predigt konzentrieren. Ich müsste immer an sie denken und das, was sie damals so... Ja. Und ich dachte, aha, genau, das ist genau der Punkt von Wonder Woman. Und das ist eigentlich auch genau der Punkt, um den es hier in diesem Text geht. Wenn wir wahre Schönheit sehen, etwas, was wir als zumindest schön empfinden, dann können wir uns kaum noch konzentrieren. Dann geht es irgendwie mit uns durch, dann kommt da Faszination und Zuneigung und Liebe. Und dann sind wir auch bereit, abgefahrene Dinge dafür zu tun, um das wiederzuerleben. Ich glaube, dass diese Sehnsucht nach Schönheit ein Hinweis darauf ist, dass es mehr gibt als dieses Leben und uns Menschen. Ich glaube, dass die Existenz von Schönheit etwas ist, was uns auf Gott hinweist. Also, wenn es angenommen, es gäbe keinen Gott und das alles hier wäre nur da, aus Zufall und das Prinzip des Lebens wäre, der Stärkere frisst den Schwächeren und wir sollten uns irgendwie, und mit dem Tod ist alles aus. Warum sollte es dann Schönheit geben? Wofür? Oder vielleicht ist, wenn es Schönheit gibt, dann ist es nichts anderes als eine Illusion. Vielleicht etwas Nützliches. Vielleicht noch, dass man sagen könnte, vielleicht ich sehe einen Menschen und bin dadurch so angezogen durch die Schönheit, dass ich dann mit ihm Kinder haben will und das hilft irgendwie der Fortentwicklung meiner Rasse. Aber eigentlich ist es nichts mehr als eine nützliche Illusion. Und eigentlich gibt es so etwas wie Schönheit dann nicht. Aber wenn es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat, der ein Schöpfer ist, ein Kreator, ein Kreativer, dann hat er Schönheit gemacht. Dann ist Schönheit da, weil er schön ist und weil er etwas Schönes machen wollte. Und der christliche Glaube ist eigentlich genau das. Wir sitzen hier und feiern Gottesdienst. Warum? Man feiert etwas, was schön ist. Also wenn wir nichts Schönes hätten, dann feiern wir nicht. Die christliche Kirche und die Geschichte des christlichen Glaubens ist, anders als alle Religionen und geistesgeschichtlichen Bewegungen, die es auf dieser Welt gibt, eine Geschichte der Schönheit. Also es gibt auch viele hässliche Kapitel leider, aber ganz viel Kunst, ganz viel Zelebrieren von Schönem findet man im christlichen Kontext. Es gibt keine Religion auf der Welt, die so viel Lieder schreibt, so viel Bilder malt, so viel solche Dinge tut, weil wir eine ganz positive Einstellung gegenüber Schönheit haben. In anderen Religionen, zum Beispiel im Buddhismus oder so, da geht es überhaupt nicht darum, dass Schönheit zelebriert und genossen werden kann, sondern geht es nur darum, die Schönheit eben nicht mehr zu genießen, sondern die Sehnsucht nach Schönheit loszuwerden und es irgendwie in gewissem Sinne nicht mehr zu ersehnen. Und ich glaube, dass im christlichen Glauben der Gedanke eines schönen Gottes, eines Gottes, der an sich schön ist, tief verankert ist und deshalb Schönheit etwas ist, was ganz viel vorkommt im Glauben. Und deshalb hat die Idee der Sehnsucht nach Schönheit ganz viel mit Glauben zu tun. Und ich glaube, dass es stimmt. Wahre Schönheit verändert dein Leben. Und das ist das, was diesen Jungs hier in dieser Geschichte mit Jesus passiert ist. Sie haben Gott tatsächlich gesehen. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellen würdet, wenn ihr Gott sehen würdet. Ob das irgendwie langweilig wäre oder komisch oder schrecklich. Diese Geschichte erzählt davon, dass die Begegnung mit diesem Gott oder zumindest ein Moment, wo so ein Teil davon irgendwie tatsächlich mal mit Augen sichtbar wurde, eine Geschichte ist, wo die Leute, die das miterlebt haben, nicht abgeschreckt waren oder nicht sich weggedreht haben und das hässlich fanden, sondern die das herrlich fanden, die das wunderschön fanden, die das so schön fanden, dass sie am liebsten die ganze Zeit da geblieben wären. Die Reaktion von Petrus war auch nicht, okay, jetzt habe ich verstanden, dass du tatsächlich Gott bist. Und ich gehe jetzt und sage all meinen Leuten, dass es stimmt mit dir, dass du Wahrheit bist. Sondern es geht um mehr als Wahrheit im christlichen Glauben. Es geht um Schönheit. Es geht um eine Schönheit, die wahr ist, natürlich. Aber es geht darum, dass hier etwas passiert ist, was diese Leute, die damals dabei waren, unglaublich schön fanden. Zum Beispiel geht es hier darum, dass Licht passiert. In Vers 2 wird es beschrieben, dass auf einmal etwas kam, das leuchtet. Das zeigt etwas von Gottes Herrlichkeit. Oder dass hier eine Wolke kommt und aus dieser Wolke auf einmal eine Stimme herauskommt. Die Wolke ist in der Bibel immer wieder ein Symbol für Gottes Heiligkeit. Oder dass hier die Stimme Gottes etwas sagt. Also dass hier ein Gott auf einmal erscheint, der kommuniziert, wo Güte und Zuneigung passiert. Und wenn man genau hinguckt, was er sagt, dann sind es Worte voller Liebe und Güte und Freundlichkeit. Denn er sagt, das da ist mein Sohn, den ich lieb habe. Also hier passieren so viel, hier werden in diesem kleinen Moment so viele Eigenschaften Gottes sichtbar, die so schön sind, die so positiv sind, dass Petrus und Johannes und Jakobus sagen, wow, wow, Hammer, abgefahren. Und Glauben bedeutet, oder im christlichen Glauben zu glauben bedeutet, diese Schönheit zu genießen. Es geht um viel, viel mehr, als nur zu sagen, das ist richtig, die ganze Sache mit Jesus und Gott. Sondern es geht darum, das zu feiern. Johannes Calvin, der große Reformator aus dem 16. Jahrhundert, hat Folgendes geschrieben. Wir sind zu einem solchen Glauben an Gott berufen, der nicht nur mit eitlem Gedankenspiel zufrieden bloß im Gehirn herumflattert, also nur um Wahrheit geht, sondern der bleibend und fruchtbringend sein soll, wo es nur recht von uns aufgenommen und verstanden wird. So sollen wir Gott so erforschen, dass wir mit unserem Verstand zur Bewunderung seiner Herrlichkeit kommen. Dann wird unser Herz gewaltig bewegt. Also, wir sollen mit unserem Verstand verstehen, wie schön Gott ist und begreifen, wer er wirklich ist. Und dann passiert in uns etwas. Das ist Glaube. Das ist Glaube an Jesus. Das ist schön, wahre Schönheit verändert dein Leben. Die Frage ist jetzt, sollen wir jetzt einfach alle warten, bis quasi wir auch sowas erleben? Wäre nett. Also wäre ja schön, wir gehen jetzt nach Hause und irgendwo auf dem Nachhauseweg, so auf der Mikroallee, laufen wir so daher, auf einmal passiert irgendwie sowas und wir sehen Gott. Ich wünsche es jedem von uns. Aber passiert jetzt nicht jedem jeden Tag. Vielleicht sogar nie. Und ich glaube auch, dass dieser Text einen Hinweis darauf gibt, dass es eine besondere Situation war, die vielleicht oder wahrscheinlich nicht jedem von uns passiert und trotzdem wir Zugang zu dieser Schönheit haben. Was passiert am Ende dieser Situation hier in Vers 7? Also sie haben diese Schönheit gesehen und auf einmal steht dann da, also sie haben sich zu Boden geworfen und sie konnten da kaum noch hingucken, so schön war das. Und dann steht in Vers 7, Jesus aber trat zu ihnen und berührte sie und sagte, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden mehr als Jesus. Ich glaube, dass das ein Hinweis darauf ist, dass die Schönheit Jesu, so wie er ist, genügt. Dass das, die Person Jesus Christus, auch ohne ein leuchtendes Gesicht, auch ohne eine übernatürliche Begegnung, die schönste Sache ist, die es auf diesem Planeten gibt. Dass das, was Jesus selber war und das, was Jesus dann auch noch getan hat, nämlich dass er nicht mehr mit einem leuchtenden Gesicht in die Dunkelheit dieser Welt gegangen ist und am Kreuz für uns gestorben ist, um zu sagen, hey, ihr alle, ihr lebt inmitten dieser Welt, die irgendwie durchmixt ist mit auch ganz schön viel Schlimmem und ihr sehnt euch nach Schönheit und ich nehme alles Hässliche, alles Schlimme auf mich, um euch Schönheit zu schenken. Ich glaube, das Ende dieser Geschichte möchte kommunizieren, es gibt noch viel mehr, aber in Jesus Christus, in der Person Jesus Christus, ist alle Schönheit zusammengefasst, weil er ist Gott, er ist Gottes Sohn. Und deshalb, wir wollen eine Kirche sein, die begeistert ist, die nicht nur versucht, Wahrheit zu erklären, sondern die leidenschaftlich ist für diesen Gott. Und deshalb geht es bei uns um Jesus Christus. Deshalb sind wir, ich glaube, dass wenn wir wirklich unsere Sehnsucht nach Schönheit stillen wollen, wenn wir mehr erleben wollen als das schönste Fußballspiel, das schönste Musikstück, das schönste Essen, die schönste Gemeinschaft mit schönen Menschen, wenn wir mehr erleben wollen als das, dann ist Jesus Christus diese Person, um die es geht. Und herauszufinden, wer er ist und was er getan hat, bedeutet Schönheit zu finden. Und deshalb glaube ich, dass er hier am Ende seine Jünger auch darauf konzentriert und sagt, hey, es geht um mich und ihr braucht nicht mehr als mich. Und wir wollen gerne eine Gemeinde sein, die diesen Jesus entdeckt und feiert. Und dazu wollen wir einladen. Wahre Schönheit verändert dein Leben. Was würde Wonder Woman zu Jesus sagen, wenn sie ihn treffen würde? Es gibt wohl eine Idee, dass Wonder Woman tatsächlich demnächst in einem der Kinofilme mal auftritt. Bis jetzt hat sie ja keinen Auftritt gehabt in irgendeiner der Hollywood-Produktionen. Ja, ist ein bisschen unfair eigentlich, weil die ganzen anderen Superhelden, die haben ganze Reihen von Kinofilmen. Wonder Woman ist da irgendwie ein bisschen vernachlässigt. Aber es gibt Ideen, dass sie demnächst mal auftritt. Und stellt euch vor, ne, so im Kino, Wonder Woman macht da irgendwas mit ihrem Lasso und irgendwie so. Und sie dreht sich rum und auf einmal steht da Jesus, der Sohn Gottes, persönlich. Was würde sie vielleicht antworten? Was würde sie sagen? Ich glaube, dass sie ähnlich wie Petrus, Johannes und Jakobus hier fasziniert dastehen würde und vielleicht sogar sagen würde, also okay, ich stehe eigentlich für die Sehnsucht nach Schönheit. Ich bin Wonder Woman. Ich bin schön. Und ich bin erfunden worden, um den Menschen eine Sehnsucht nach Schönheit zu stillen. Das ist das ganze Konzept meiner Geschichte. Aber du und was du getan hast und wer du bist, das ist ja noch viel schöner. Du bist nicht nur Fiktion, du bist nicht nur eine Geschichte, sondern du bist Wahrheit. Du bist tatsächlich Gott. Und es gibt nichts Schöneres. Eigentlich weisen alle meine Geschichten auf dich hin und erzählen irgendwie von dir, dass du tatsächlich die Schönheit bist, nach der alle Menschen suchen. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es zu dieser Konversation kommt. Aber die Frage ist, was würdest du zu Jesus sagen, wenn du ihm begegnest? Was ist deine Antwort auf seine Schönheit? Was ist deine Reaktion? Zwei kurze Anwendungen. Ich glaube, wenn du jemand bist, der sagt, ich kenne diesen Jesus, ich lebe mit ihm, dann geht es dir vielleicht auch so wie mir, der ich manchmal diese Faszination nicht spüre, der manchmal diese Freude nicht direkt erlebt. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man das leben? Ich meine, ich wache jetzt nicht jeden Morgen auf und denke mir, Yippie, Jesus. Aber wie kann das passieren? Wie kann man in seinem Herzen so etwas erleben, dass es wieder zurückkommt, diese Freude? Ich glaube, es geht einfach darum, dass wir unser Herz permanent immer wieder in die Schönheit Jesu halten. Also anders gesagt, wenn man Fußballfan ist und irgendwie vergessen hat, wie schön das ist, was muss man da machen? Da muss man mal wieder ins Stadion gehen, richtig? Wenn man Steak mag und irgendwie nicht mehr so richtig weiß und nicht mehr so fasziniert ist davon, was muss man machen? Da muss man mal wieder ins Essen. Oder wenn man Bach mag oder schöne Musik und irgendwie so gemerkt, ah, ich habe das schon gar nicht so lange, was muss man machen? Man muss es mal wieder hören. Und ich glaube, dieser Prozess des Glaubens ist, dass wir unser Herz ständig nehmen und es in die Schönheit Jesu halten, dass wir uns selber immer wieder zeigen, wer er eigentlich ist. Und das kann man zum Beispiel dadurch machen, dass man dieses Buch liest über ihn, wo es über ihn beschrieben ist. Oder dass man einfach Zeit verbringt, indem man sich diese wunderschönen Wahrheiten über ihn bewusst macht, indem man meditiert über das, wer er ist und wie er ist. Aber man muss ihn genießen oder man darf ihn genießen. Und dazu wollen wir als Kirche da sein, das zusammen zu machen. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sagt, ach, naja, ich weiß nicht so richtig, ob das überhaupt ob das stimmt so alles mit Jesus und deshalb bin ich auch noch gar nicht so richtig fasziniert davon, dann würde ich sagen, dann finde es heraus. Es gibt so viele Menschen, die so viele Lieder, Bilder und Kunst benutzt haben, um ihre Faszination über Jesus Christus auszudrücken. Und es gibt heute auf diesem Planeten so viele Menschen, die diesen Jesus als das Schönste in ihrem Leben anbeten. Dann wäre es doch der Gedanke nicht so weit weg zu sagen, wenn es so viele Menschen gibt, die von dieser Person so fasziniert sind, damit sollte ich mich mal näher befassen. Ich sollte mal näher verstehen, was diese Leute eigentlich so an diesem Jesus Christus fasziniert. Und dann finde ich jemanden. Wir wollen gerne so jemand sein. Komm zu Leuten, die hier mit dabei sind. Und frag mal, was fasziniert dich eigentlich so an diesem Jesus Christus? Und warum, was ist das, was dich da so begeistert? Finde es heraus. Und dann, glaube ich, wirst du das erleben, dass wahre Schönheit dein Leben verändert. Die Schönheit Jesus Christus hat das Leben von Petrus verändert und ich glaube, sie kann mein Leben und dein Leben verändern. Dazu wollen wir einladen. Ich würde gerne noch beten. Jesus Christus, ich danke dir für diese Story von Petrus, die ganz ähnlich wie bei Wonder Woman ein Erlebnis der Schönheit ist. Eine Sache, nach der wir uns, glaube ich, alle sehnen. Und ich glaube, dass in dir die Stillung einer Sehnsüchte nach Schönheit ist. Ich bitte dich, dass du uns Wege leitest, um deine Schönheit zu entdecken. Egal, ob wir die schon ganz oft gesehen haben oder zum ersten Mal finden möchten. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, zu verstehen und mit unserem Herzen zu sehen, wie genial du bist. Und ich bitte dich, dass du uns auf diesem Weg hin zu dir immer wieder segnest. In Jesu Namen. Amen.